That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, was sich heute links nennt, besteht in der Hauptsache aus einer vulgären dichotomischen Weltsicht antiimperialistischer Prägung, die aus den 1980er Jahren hinübergerettet wurde. Die globalen ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 4 Jahrzehnte bleiben dieser Weltsicht verschlossen. Dazu treten universitäre, postkoloniale Geschichtsdeutungen mit starkem Hang zur antisemitischen Hysterie sowie nach dem 7. Oktober ein Kulturmilieu, das arm in Arm mit der BDS-Bewegung den Juden, soweit der sich nicht als Antizionist versteht, aus dem öffentlichen und manchmal auch realen Leben entfernt sehen möchte. Progressive und emanzipatorische Denkrichtungen sind derzeit lediglich als Abwehrkämpfe präsent, so honorig sie auch im Einzelnen sein mögen. In Bezug auf die globalen sozioökonomischen Abhängigkeitsverhältnisse basieren die eben genannten Denkmodelle auf der simplifizierenden Annahme, dass weltweite Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse allein auf dem Gegensatz zwischen Norden und Süden, zwischen entwickelter und nicht entwickelter Welt basieren. Dieser Gedankenkosmos fußt zu einem erheblichen Teil auf der sogenannten Dependenztheorie, einem Versuch aus den 1950er und 60er Jahren, die weltweiten riesigen Unterschiede in den Entwicklungen von Ländern oder ganzen Kontinenten zu erklären und zu kritisieren. In dieser Sendung wird es um die Genese dieses theoretischen Ansatzes und um die Kritik daran gehen. Singer Habana. Habana. Habana. Habana. Habana. Habana. No more. No Koluka namona ye wapi yo yebisanga esika nini akei mete apana apana apana apana apana apana apana Das Berliner Institut für Kritische Theorie fasste die Dependenztheorie, um die es in der heutigen Sendung geht, folgendermaßen zusammen. Die Dependenztheorie wurde während der späten 1950er und im Verlauf der 60er Jahre als die bedeutendste Begründung einer radikalen Entwicklungstheorie der Dritten Welt bekannt. Sie bildete sich heraus als neomarxistische Kritik an liberalen Entwicklungstheorien und an schematisch-marxistischen Ansichten, welche dahin tendierten, ökonomische und soziale Rückständigkeit aus einem Mangel an kapitalistischer Entwicklung zu erklären. Mit der Dependenztheorie ist die verbreitete Überzeugung verknüpft, dass die Sozialstruktur und Politik wenig entwickelter Länder vor allem eine Frage ihrer Stellung im internationalen kapitalistischen System ist und weniger mit dem Inneren der eigenen Gesellschaften zusammenhängt. Diese Länder befinden sich in einem peripheren Status in Bezug auf die entwickelten Metropolen. Dieses Verhältnis von Peripherie und Zentrum, von Satellit und Metropole oder die Dependenz, also die Abhängigkeit, gilt es zu brechen. Das Duisburger Institut für Entwicklung und Frieden erläuterte Ende der 1990er Jahre zwei widerstreitende globale Deutungsmuster. Modernisierungstheorien und Dependenztheorien stellen divergierende universelle Erklärungsversuche von Entwicklung und Unterentwicklung dar. Gemeinsames Merkmal der unterschiedlichen Modernisierungstheorien ist die Annahme eines Prozesses, der zu einer Angleichung der Entwicklungsländer an die Industrieländer führt. Dabei werden endogene, also interne Faktoren, wie zum Beispiel Tradition oder zu geringe Investitionen als Begründung für Unterentwicklung bzw. als Ansatzpunkte für Entwicklung angesehen. Gemeinsames Merkmal der verschiedenen Ansätze in der Dependenztheorie ist die Annahme eines historischen Prozesses der Ausbreitung des Kapitalismus, der zur Unterentwicklung der Entwicklungsländer geführt hat. Exogene, also externe Faktoren, wie zum Beispiel Kolonialisierung oder die kapitalistische Weltwirtschaft, werden zur Erklärung von Unterentwicklung herangezogen. Das Hauptproblem von sowohl Modernisierungs- als auch Dependenztheorie ist, dass beide Ansätze der Ausdifferenziertheit der früher sogenannten Dritten Welt nicht Rechnung tragen können, da sie eine gleiche Problemlage aller Entwicklungsländer bzw. die Existenz eines typical underdeveloped country voraussetzen. Eine homogene Dritte Welt, heute globaler Süden genannt, hat es allerdings nie gegeben. Es hat sich bei den sogenannten Entwicklungsländern schon immer um höchst unterschiedliche Gesellschaften gehandelt. Dies wurde insbesondere an dem in den 1980er Jahren unübersehbar gewordenen Erfolg der ostasiatischen vier kleinen Tiger, also Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong, deutlich. Eine nachholende Entwicklung im Sinne einer Annäherung an die Wirtschaftsstrukturen der Industrieländer. Dieser Aufstieg widersprach den dependenztheoretischen Voraussagen, die dies entweder für ganz unmöglich hielten oder zumindest eine Abkoppelung von der Weltwirtschaft als notwendige Voraussetzung für einen solchen Erfolg erachteten. In starkem Kontrast zum ostasiatischen Erfolg der vier kleinen Tiger steht die Schuldenkrise, von der Lateinamerika und Afrika in den 1980er Jahren und zum Teil darüber hinaus stark betroffen waren. In diesen Regionen war ein wirtschaftlicher Niedergang zu beobachten, der im Falle Afrikas sogar als komplette Entkoppelung von der Weltwirtschaft interpretiert wurde. Schon seit den 60er Jahren war darüber hinaus beobachtet worden, dass wirtschaftliche Modernisierungsprozesse oft nur sehr partiell waren und ein Großteil der Bevölkerung hiervon ausgeschlossen blieb. Dass es nicht zu einer weltweiten Angleichung aller Entwicklungsländer an die Industrieländer kam, entsprach nicht den Prognosen der Modernisierungstheorien. Sowohl die Modernisierungstheorien als auch die Dependenztheorien gehen von der Annahme der Wünschbarkeit von Industrialisierung und der rationalen Gestaltbarkeit des historischen Wandels aus. Problematisch an der Dependenztheorie ist dabei, dass sie Geschichte auf Kolonialgeschichte reduziert, die spezifische Geschichte und Struktur der einzelnen Gesellschaften ignoriert. Den Dependenztheorien wird außerdem ökonomischer Reduktionismus vorgeworfen, also gesellschaftliche Strukturen auf ihren vermeintlichen ökonomischen Kern zu reduzieren. Millions. Unter dem Eindruck der Verschiebung der globalen Machtverhältnisse, deren Wahrnehmung den zu Beginn dieser Sendung genannten gefühlslinken Milieus so schwer fällt, hat sich derweil ein neuer Diskursstrang eröffnet. Die linke Unterstützung einer multipolaren Weltordnung, die mit der reduktionistischen Dependenztheorie Hand in Hand geht. Dieses Eintreten vieler Linker für das Konzept der Multipolarität verteidigt faktisch den Autoritarismus. Derzeit werden autoritäre Staaten wie Indien, Russland, Pakistan, Türkei oder Iran regionale Hegemonialmächte. Die Volksrepublik China agiert als Weltmacht. Das macht die Welt nicht besser. Die indische Marxistin und Feministin Kavita Krishnan hat 2023 die linke Unterstützung des Konzepts der multipolaren Weltordnung in der Zeitschrift IZ3W scharf kritisiert. Zu Krishnan muss an dieser Stelle gesagt werden, dass sie zum einen als Mitglied der CPIML, also der indischen marxistisch-leninistischen KP, einen ungewöhnlich klaren Blick auf die Irrwege linker geopolitischer Analysen hat. Gleichzeitig reiht sie sich auf Ex in den traditionslinken antisemitischen Furor gegen Israel ein. Kavita Krishnan schrieb in ihrem Debattenbeitrag: Multipolarität ist das politische Credo, an dem sich die Linke in ihrem Verständnis von internationalen Beziehungen orientiert. Nahezu alle linken Strömungen in Indien und weltweit setzen sich seit langem für eine multipolare Welt ein, im Gegensatz zu einer unipolaren, die von den imperialistischen USA dominiert wird. Zugleich ist die Multipolarität zum Schlüsselbegriff in der gemeinsamen Sprache globaler, autoritärer und faschistischer Kräfte geworden. Sie ist ein Schlachtruf der Despoten, mit dem sie ihren Krieg gegen die Demokratie als einen Krieg gegen den Imperialismus tarnen. Dass das Konzept dazu eingesetzt wird, um autoritäre Regime zu legitimieren, wird in erheblichem Maße durch die lautstarke Befürwortung der Multipolarität als Ausdruck antiimperialistischer Demokratisierung durch die globale Linke begünstigt. Multipolarität ist zu einem Grundpfeiler autoritärer Kräfte geworden. Indem die Linke politische Konfrontationen zwischen Nationalstaaten scheinbar neutral als Nullsummenspiel darstellt, indem es um Unipolarität versus Multipolarität geht, hält sie eine Fiktion aufrecht, die immer schon irreführend und ungenau war. Diese Vorstellung ist ein gefährliches Narrativ, weil sie das Autoritäre als Korrektiv gegenüber den als omnipotent imaginierten USA verharmlost. Wie verheerend das Engagement der Linken für eine wertfrei vorgestellte Multipolarität ist, zeigt sich im Fall ihrer Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine. Die globale und die indische Linke haben in unterschiedlichem Maße den russischen faschistischen Diskurs befördert, indem sie die Invasion als multipolare Herausforderung des unipolaren Imperialismus verteidigten. Und weiter schreibt Krishnan, dass Putin Gleichgesinnten in der ganzen Welt, rechtsextremen, rassistischen, antifeministischen, homophoben und transphoben politischen Bewegungen zu verstehen gegeben hat, dass die Unterstützung der Invasion der Ukraine auch in ihrem Sinne ist, als Teil eines Unterfangens, dem es um die Überwindung der unipolaren Hegemonie universeller demokratischer Werte und Menschenrechte geht, um wahre Freiheit, eine historische Perspektive zu erreichen. Zu welchen begrifflichen und auch inhaltlichen Schnittmengen es zwischen rechter und vorgeblich linker Interpretation internationaler Beziehungen und Abhängigkeiten kommt, beschrieb auch Rainer Tramper 2023 in der Wochenzeitung Jungle World. Wladimir Putin wollte die Ukraine heimholen, wie einst Zar Peter I. das Gebiet um das heutige St. Petersburg. Ihn gelüstete es nach einem großrussischen Reich und einer Einflusssphäre wie zu Zeiten Stalins. Die russische Propaganda rief dazu zur Enteuropäisierung der Ukraine und zur gründlichen Umerziehung ihrer Bevölkerung auf. Seit Russlands Soldaten in der Ostukraine festsitzen, ruft Putin nun bei jeder Gelegenheit den globalen Süden zum Kampf gegen die sogenannte goldene Milliarde auf, um die Welt von der liberal-kosmopolitischen Dekadenz des Westens, die dieser anderen aufzwinge, zu erlösen. Von Putins Rhetorik beeindruckt, fragte die Berliner Morgenpost Bang, ob der Westen den globalen Süden verliere, weil seine Werbefeldzüge unter dem Banner der Moral wohl nicht reichten. Bundeskanzler Olaf Scholz mahnte ebenfalls in einer Rede vor dem EU-Parlament, Europa müsse den eurozentristischen Blick der vergangenen Jahrzehnte überwinden und die Interessen der aufstrebenden Schwellenländer in der entstehenden multipolaren Weltordnung ernst nehmen. Beispielsweise, indem die EU zügig neue Freihandelsabkommen abschließe. Beide Seiten werben mit Moral, der Westen mit Demokratie und Menschenrechten, Putin mit dem Versprechen einer umfassenden Regression, angetrieben vom Hass auf Homo- und Transsexualität, auf Frauen und individuelle Freiheiten und von dem faschistischen Geist, der Humanität als Schwäche brandmarkt, die es auszumerzen gelte. Von den 137 im Bertelsmann Transformationsindex 2022 untersuchten Ländern in Asien, Afrika, Südamerika und Osteuropa sind 70 Autokratien. Ihre Herrscher werden Demokratie und Menschenrechte als Bevormundung aus dem Westen zurückweisen. Ethik ist wichtig, aber sie reicht natürlich nicht. Wie die Ukraine zeigt, braucht es auch Panzer und eine Flugabwehr, Aufstände gegen Diktaturen und viel Aufklärung. Das Modell der totalen Dominanz der sogenannten goldenen Milliarde ist ungerecht. Warum soll diese goldene Milliarde von allen Menschen auf der Erde alle anderen beherrschen und ihnen ihre Verhaltensregeln auferlegen, sagte Wladimir Putin bei einer programmatischen Rede im Juli 2022. Der Westen, dessen Wohlstand zu einem Großteil auf der Ausplünderung Asiens und Afrikas beruhe, würde die Völker in erst- und zweitklassig einteilen. Das sei rassistisch und neokolonial. Dahinter stehe eine globalistische, angeblich liberale Ideologie, die sich zu einem Totalitarismus entwickle. Hinter dem Begriff der goldenen Milliarde steckt ein erstmals 1990 in Russland formulierter Verschwörungsmythos, der behauptet, die USA, Westeuropa und Japan gingen davon aus, dass die Rohstoffreserven der Welt nur für die 1 Milliarde Menschen reichten, die sie repräsentierten. Aus diesem Grund wollten sie alle Güter der Erde einsaugen und besonders über die Rohstoffe Russlands Kontrolle erlangen. Die übrige Menschheit aber im Zustand der Unterentwicklung und des Hungers halten. Während der Wirtschaftskrise der 90er Jahre diente der Begriff vielen dazu, von einer globalen Elite zu raunen, die es nicht zulasse, dass Länder wie Russland sich entwickeln. Der Mythos ist verwandt mit der eher linken Dependenztheorie, die unterstellt, dass der Reichtum der Industrienationen die permanente Unterentwicklung der sogenannten Dritten Welt voraussetzt. Mythos und Theorie blenden aus, dass die Epoche des Kolonialismus, in der Baumwolle und Kakao häufig die Besatzungskosten nicht gedeckt haben und reiche Nationen die Armen derart ausplünderten, dass die Ausbeutung langfristig die Ausbeutbarkeit behinderte, einer Epoche gewichen ist, in der der Kapitalismus arme Regionen nachindustrialisiert. Nicht aus Empathie, sondern wegen seiner Krisen. Mit dem Anwachsen des fixen Kapitals und den Kosten für die Integration der Arbeiterklasse in den reichen Ländern sanken dort die Profitabilität und der Anreiz für Investitionen. Der Kapitalismus stagnierte in den Zentren und suchte deshalb im globalen Süden preisgünstige Arbeitskräfte und vorteilhafte Investitionsbedingungen für die Akkumulation von frischem Wachstumskapital. Westliches Kapital verwandelte auf diese Weise einige Länder, vor allem in Asien, in bedeutende Industrienationen, die ihm bald als mächtige Konkurrenten gegenübertraten. Der VW-Konzern betreibt heutzutage in dem ehemaligen Armenhaus China 33 Autofabriken, doch im ersten Quartal 2023 gelang es dem chinesischen Konzern BYD erstmals seit den 80er Jahren mehr Autos in China zu verkaufen als VW. Die Nachindustrialisierung gelingt jedoch nur, wenn zentrale Kontrolle der Wirtschaft die Löhne niedrig hält, die Währung unterbewertet, den Gewinn- und Kapitalabfluss begrenzt, ausländische Technik anzieht und die Korruption im Zaum hält. In der in dieser Sendung bereits zitierten Zeitschrift IZ3W schrieb Rainer Trampert zudem: Wer auf den Abonnementfeind USA fixiert ist, hat möglicherweise gar nicht mitbekommen, dass Imperialismus heute kein Privileg der USA oder des Westens mehr ist. Die westliche Einflusssphäre, die sich nach dem Mauerfall beträchtlich ausgedehnt hatte, schrumpft. Andere, vor allem China, stehen bereit, um die entstehenden Freiräume zu füllen, weiß die Neue Zürcher Zeitung. Auch innerhalb der Blöcke verändern sich die Machtstrukturen. Asien wird immer chinesischer, Europa immer deutscher. Schwellenländer richten sich nicht nach der Dependenztheorie, die ihre dauerhafte Unterentwicklung als Bedingung für die Existenz der entwickelten Industrienationen definierte. Die halbe Menschheit, China, Indien, Brasilien, Indonesien und einige Länder mehr, betreibt eine Nachindustrialisierung im Höllentempo. Für die industrielle Aufrüstung, die China in 30 Jahren schafft, benötigten die USA 160 Jahre. Die aufkommenden Mächte jagen den alten Imperien Rohstoffe, Märkte, Länder und Meere ab, etablieren überall ihre Firmen und ihr Militär, schmieden bilaterale Zollunionen und Militärbündnisse, erobern geostrategisch wichtige Kreuzungen. We'll be right back. Welche aktuellen Stilblüten und ideologischen Verrenkungen die unterkomplexe antiimperialistische Weltsicht hervorbringt, hat Klaus Leggevi vor kurzem in der Taz treffend analysiert. Er schrieb: Der brasilianische Chefkurator der Kunstbiennale in Venedig, Adriano Pedrosa, antwortete auf die Frage, warum er keine israelischen Künstlerinnen ins Programm genommen habe, das Hauptaugenmerk der diesjährigen Show liege auf dem globalen Süden. Auf Nachfrage meinte er, Israel sei ein wohlhabendes erste Weltland, das im Norden liege. Zum Beleg verwies er auf eine einschlägige Landkarte in Wikipedia. Übertroffen wurde Pedrosas schlichtes Weltbild durch eine von 18.000 Personen unterzeichnete Petition, die den kompletten Ausschluss Israels von der Biennale fordert. Die arrogant-autoritative Einteilung der Welt in eine genehme und unangenehme Welthälfte und der massenhafte Zuspruch eines Boykottaufrufs gegen Israelis, der sich nun bei jeder Ausstellung zu wiederholen scheint, wirft die Frage auf, warum Kunstschaffende sich vom Ideologem des globalen Südens so angezogen fühlen und warum sie bei einer Schau unter dem Motto Foreigners Everywhere ausgerechnet Juden ausschließen möchten, die in der soziologischen Tradition Georg Simmels als historische Idealtypen des heimat- und staatenlosen Fremden gelten können. Die in den 1980er Jahren von der Weltbank zur Abgrenzung von den Industrieländern eingeführte statistische Großgruppe der südlichen Schwellen- und Entwicklungsländer ist durch die reale Globalisierung längst überholt. Manche Schwellenländer sind längst Weltmarktführer, andere sind in Elend und Staatsversagen abgesackt. Eine Frühform des Terminus war die Dritte Welt. Ein Versuch der ehemaligen Kolonien aus dem binären Schema des Ost-West-Konflikts herauszukommen und zu beiden Seiten auf Distanz zu gehen. Die Rede vom Global South ist eine schreckliche Vereinfachung der Weltgesellschaft, die innergesellschaftliche Ungleichheit im Norden wie im Süden ignoriert und wichtiger noch, aktuell in der Fixierung auf historische Kolonialverhältnisse die Brisanz aktueller imperialistischer Aggressionen verkennt. In der heutigen Weltgesellschaft steht nicht der reiche, schuldig gewordene Norden gegen den armen, unschuldig gebliebenen Süden. Es stehen rund um den Globus autokratische und diktatoriale Regime. Da rangieren die Staatsklassen, die sich oft aus antikolonialen Befreiungsbewegungen herausgemändelt haben und deren Legitimation missbrauchen und nun gegen demokratische Regierungen und Bewegungen vorgehen. Aus vielen Befreiungsbewegungen wurden Unterdrückungsregime. Die Formel vom globalen Süden legitimiert somit ein von Russland und China angeführtes neoimperialistisches Bündnis, das die eigene Bevölkerung unterdrückt und Nachbarstaaten bedroht. Und das im Übrigen derzeit Kunstwerke in der Ukraine der Zerstörung preisgibt und Kunstschaffende zum Schweigen bringen will. Warum aber halten gerade Kunstschaffende so leidenschaftlich an dem verrotteten Ideologem fest? Die Gründe sind vielfältig. Zum einen fühlen sich Kunstschaffende immer schon, und zumal bei Großereignissen wie Biennalen, zu politischen Stellung und Parteinahmen berufen. Sich provokant in aktuelle Streitfälle einzumischen, ist ein legitimes Merkmal engagierter oder politischer Kunst. Doch geht diese Einmischung oft leider einher mit einer stupenden Ahnungslosigkeit über geschichtliche Zusammenhänge, gesellschaftliche Komplexität und kulturelle Ambiguität und motiviert eine vorlaute Parteinahme, die in krassen Fällen den reaktionären Spruch ins Gedächtnis rufen könnte: Künstler sollten bilden und nicht reden. Soweit Klaus Leggewi. Thank you. Im November 2023 schrieb Felix Stephan im Zusammenhang mit einem Brief von Sela Ben-Habib anlässlich der erbärmlichen Reaktionen der globalen Linken auf den Terror der Hamas in der Süddeutschen Zeitung: Die streng dualistische Aufteilung der Welt in Unterdrücker und Unterdrückte, in Imperium und Peripherie, in Kolonialreich und Indigene, führt am Beispiel der Massaker der Hamas umgehend in antisemitischen Morast. Dem ist an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.